Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Aufnahme läuft. Ja, dann begrüße ich euch recht herzlich zur heutigen AGÖA-Sitzung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 26. November 2021, ein wenig verspätet um 21:09 Uhr. Das Pad ist im Chat und wir beginnen direkt mit Tagesordnungspunkt 01, wie man sehen mag. Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung wird genehmigt oder nicht genehmigt. Gibt es Einwände, die nicht zu genehmigen? Ich höre und sehe keine Einwände. Damit ist die Tagesordnung genehmigt. Dankeschön. Dann kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Das Protokoll vom 12. November 2021. Der Link dazu ist im Pad. Ich hoffe, ihr habt es euch alle angeschaut. Und auch da die Frage, gibt es Einwände, die es nicht zu genehmigen? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Damit ist das Protokoll vom 12.11. genehmigt. Mitgliederzu- oder Abgänge? Da steht nichts. Mir ist nichts bekannt. Gibt es da Neuigkeiten? Ich sehe nur nichts Neues im Pad, von daher nein. Gut, dann kommen wir weiter zu den Teamberichten. Als erstes die Pressemitteilungen und Blogbeiträge, die erledigt sind. Da haben wir einmal den Aufruf zur AV vom 15. November, dann Direktkandidatinnen gesucht vom 16. November, der Bericht von der Aufstellungsversammlung in Bielefeld vom 22. November, die drei auf der Hauptwebseite und dann zwei Dinge auf dem Vorstandsblog, einmal die Einladung zum Wahlprogramm Mumble und einmal von heute keine Präsenz AV mehr laut Landtagsbeschluss. Die sind alle rausgegangen. Davon waren zwei Stück eine Pressemitteilung und der Rest Blogbeiträge. Und da unten im Pad ist noch das Übersichtspad für die Texteingänge der Redaktion. Also wenn ihr ein Pad habt, da gerne dann eintragen. Gibt es Anmerkungen zu den bereits erledigten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen? Ja, ich hatte das Übersichtspad hier nochmal reingepackt, weil Isan, damit kannst du es dir wesentlich einfacher machen, wenn du die Sachen rausnimmst, die in den vergangenen 14 Tagen online gegangen sind. und ich glaube, wir sollten da, das mache ich gleich noch, zumindest auch hinschreiben, wenn was eine PM und was ein Blogbeitrag ist. Jo. Das hatte ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen vermisst, aber ich glaube, im Bund war das früher ja auch so. Von daher, ja, ich denke, das wäre gut, auch einfach fürs Protokoll dann. Ja, mir ist kurz so erschrecklich reingestolpert. Ja, das hatten wir letzte Woche besprochen, wer das Pad vorbereitet. Können wir vielleicht nachher nochmal in der geschlossenen Runde drüber reden. Aber ja, gibt es ansonsten noch weitere Mitteilungen, Erwähnungen oder whatever dazu? Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu den geplanten Pressemitteilungen und Blogbeiträgen. Da haben wir einmal eine Pressemitteilung zur Aufstellungsversammlung und dem Unterschriftensammeln. Und es wird gerade noch eingetragen, ein Blogbeitrag zum Unterschriften sammeln möchte derjenige, der das reingeschrieben hat, vielleicht direkt was zu sagen. Der geht dann morgen online, Isan, ne? Hat sie gesehen, ne? Okay. Und das andere, ich weiß nicht, ob das jetzt aus dem letzten Protokoll war oder wer das, weil das kann ich nicht sehen, wer das reingeschrieben hat. PM zu den AVs und UU sammeln. Also. Ja, genau. Obereichwald hatte ja schon mal eine Pressemitteilung angedacht zu dem UU sammeln. Und ich weiß jetzt nicht, von Wegseite ist da jetzt nichts mehr gekommen. Aber ich denke jetzt im Zusammenhang damit, dass Aufstellungsversammlungen zurzeit gar nicht stattfinden können und wie sie dann in Zukunft stattfinden könnten, hat jetzt ja noch keiner verlauten lassen, sollten wir irgendwie eine Pressemitteilung dazu schreiben. Also entweder, dass wir in dem Zuge auch fordern, dass die Unterstützungsunterschriften, also die Anzahl minimiert wird oder man gänzlich nach einer Bundestagswahl gänzlich darauf verzichten kann bei Parteien, die vor ein paar Monaten gerade angetreten sind. Oder eine Pressemitteilung, Mit der Forderung, die Landtagswahl zu verschieben. Ich denke, dein erster, ja, gehört jetzt ab, was sich... Würde ich auch auf jeden Fall sagen, dann eine Pressemitteilung rausgeben, weil gerade jetzt auch, wenn wir keine AVs mehr machen dürfen und wir Direktkandidaten aufstellen wollen, verlieren wir da natürlich jetzt deutlich an Zeit für das Sammeln der UUs für die Direktkandidaten. Und ich finde, da sollten wir definitiv uns zu äußern. Ja, ich finde das interessant. Wir müssen das jetzt auch mal beobachten, was passiert. Die Grünen zum Beispiel wollten ihre Landesliste im Dezember aufstellen. Die haben doch eigentlich aufgestellt. Nee, die haben nominiert, ne, die Mona und wahrscheinlich auch schon ein paar andere Kandidatinnen. Also bei denen ist das ja letztendlich dann nur noch so ein Abhaken dessen, was der Vorstand vorschlägt. Aber das muss natürlich trotzdem stattfinden als Delegiertenkonferenz. Okay, das wird dann echt interessant, wenn die Grünen jetzt gar nicht aufstellen können. Das, ja. Naja, deswegen wird es Mittel und Wege geben. Und das Einfachste wäre ja nun mal, das so zu machen wie zur Bundestagswahl, nämlich online und dann per Briefwahl. Verzögert halt alles und kostet viel Geld. Also kleine Kreisverbände, wenn die eine Briefwahl machen müssen, das fände ich schon ziemlich heftig. Ich glaube, da drüben. Dann ist die Frage, wer macht's? Ja, ich kann da gerne morgen mit anfangen. Was ich halt immer noch nicht weiß, ist, was Wild bisher schon mit den anderen Parteien besprochen hat. Ich wollte gerade auch meine Hilfe dazu anbieten und dann würde ich sagen, fragen wir den Wilk einfach dann irgendwie per Telegram oder so, was der da bereits gemacht hat und dann ziehen wir den mit ins Boot, dass er da vielleicht auch noch irgendwas zu schreiben kann. Jo. Gut, dann machen wir das und dann klären wir das nachher noch mit Wilk ab und dann schreiben wir da mal was. Gut. Gibt es sonst noch was zu geplanten Pressemitteilungen oder Blogbeiträgen? Ich höre nichts, dann gehen wir weiter in der Tagesordnung zum Request-Tracker, unser Lieblingspunkt, der immer leer ist. Gibt es da Neuigkeiten, die mir entgangen sind? Wann hast du das letzte Mal geguckt? Heute Mittag. Also ich gucke jetzt gerade und da ist... Ja, ist nichts. Außer dem allseits beliebten Spam ist da jetzt nicht viel. Wobei wir auch mal den Spam auflisten könnten. Ne? Ich meine, so viele Angebote wie wir bekommen. Naja, was soll's. Wir kommen zum Punkt Social Media, wie immer angefangen von Twitter. Und ich überreiche Isan das Wort. Danke, hups, jetzt. Okay, Vergleich. Also von einem. Das heißt, wir waren dann vor einem besser. Ich weiß nicht, aber okay. In der Wappen sogar. Der Beste war. Danke für den Bericht und die Arbeit. Gibt es Fragen zu Twitter? Erstmal so gefragt. Das scheint nicht der Fall. Dann kommen wir weiter zu Facebook. Die Zahlen sind im Ach, Pad. Doch. Ich hatte eine Frage. Bitte. Ich habe sogar eine Beschwerde. Nee, dann nicht. Isan, du hattest von mir und Wilk irgendwie so was Zitierfähiges verlangt bezüglich des Koalitionsvertrages. Und was ich da geschrieben habe, ist ganz normal als Text rausgegangen und was der Wilk geschrieben hat, ist als ein Zitat von Wilk rausgegangen. Das finde ich nicht so gut. Ich weiß, ich habe mich selber, ich habe mich ehrlich drüber geärgert. Das Problem war, mit Namen den Text untergebracht. Es sei denn, weil ich bin echt ratlos. Wilk redet einfach nicht so viel. Okay, ich werde gemobbt, ich merke das schon. Also alles wie immer. Genau, weitermachen. Okay, ja, also zurück zu Facebook. Die Zahlen sind, wie gesagt, im Pad. Da ist der letzte Monat jetzt ein bisschen mau ausgefallen. Die Zahlen sind eigentlich fast alle Minus, bis auf die Profilaufrufe. Also eigentlich genau wie bei Twitter. Profilaufrufe haben wir ein Plus von 25%. Aber ihr seht, die Zahlen, die sind jetzt alle super niedrig. Viel ist auf der Facebook-Seite jetzt in letzter Zeit nicht passiert. Liegt auch ein bisschen daran, dass aktuell jetzt nicht so viel gepostet wurde, wobei ich mir jetzt schon wieder was einfällt, was ich gleich noch posten kann. Das werde ich auch gleich tun. Aber an sich eigentlich genau das gleiche wie bei Twitter. Aufrufe sind positiv und ansonsten alles negativ. Gibt es zu Facebook denn Fragen? Das gilt eigentlich für alle drei. Behaltet ihr ach, mein Gott, Versammlungsgesetz stoppen den Account im Auge jetzt, weil da jetzt ja wieder Dinge anstehen. Einfach retweeten, liken, sharen, keine Ahnung, was man sonst so machen kann. Ja, also ich habe da immer ein bisschen ein Auge drauf und bei Twitter und Facebook, die Profilbanner von uns sind ja auch vom Versammlungsgesetz NRW stoppen. Also, ja. Ja, es sind da wieder zwei Termine, eine Kundgebung und noch was anderes. Ich habe das heute auch nur so im Vorbeifahren gesehen. Dafür sollten wir dann halt eben auch wieder Werbung machen. Ach ja, und apropos Werbung. Aber mach erst mal weiter. Jetzt hast du mich. Ja, okay. Willkommen zu Instagram. Zahlen auch hier im Pad. Da haben wir tatsächlich exakt andersherum wie bei den anderen beiden Plattformen. Da haben wir die Reichweite und die Interaktion im Plus und die Aufrufe im Minus. Die Zahlen sind eigentlich recht erfreulich. Die sind gut. Instagram läuft weiterhin. Der Account kommt gut an. Und es kommt jetzt doof, aber sage ich zu mir selber weiter so. Gibt es denn Fragen zu Instagram? Oder jetzt allgemein noch zu einer anderen Plattform oder insgesamt Social Media. Ja, Werbung. Ja, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Gut, also zu den Plattformen an sich gibt es keine Fragen mehr. Dann kommen wir zum Punkt Werbung. Also, wir hatten ja besprochen, dass wir nochmal Werbung schalten wollen. Genauer ins Detail eingehen, das steht im anderen Pad. Wir hatten Bilder rausgesucht und auch schon favorisiert, welche Bilder wir nehmen wollen. Es müsste das Bild, ein Bild müsste, wohl nee, die Bilder waren auch schon aufs Format angepasst, da müsste noch irgendwas draufgeschrieben werden, also das Bild mit Text versehen. Ja. Das ist, glaube ich, aber recht schnell gemacht gleich. Und es müsste ein Text noch erstellt werden, den wir diesem Bild dann hinzufügen. Und das kann man bestimmt auch noch sicherlich jetzt gleich schnell machen. Das heißt, je nachdem, wie viel Lust der Mika vielleicht auch gleich noch hat, mir zu helfen, könnte das noch morgen rausgehen. Beim Text hilft Isan bestimmt auch gerne. Stimmt, also beim Bild bestimmt der Mika, beim Text bestimmt die Isan und die Wagwo schreibt dann bestimmt nachher gerne den Balli an, dass er wieder ein Lastschriftverfahren eingeleitet wird. Ich habe gar nicht zugehört, wobei helfe Was muss denn an dem Bild noch gemacht werden? ich? Aktuell haben. Oh, das ist jetzt die Frage. Also aktuell haben wir nur ein Bild. Ohne Text. Ja, genau, weil du jetzt sagtest, Mika hilft dir beim Bild. Was muss denn an dem Bild noch gemacht werden? Das ist doch das Einzige, was wir jetzt haben. Ja, ich weiß halt nicht, ob wir im Bild selbst vielleicht ein Piratenlogo haben wollen oder irgendwas draufschreiben wollen oder einfach nur stumpf dieses Stock-Footage nehmen wollen. Ohne irgendwas drauf. Ach. Also im Bild selber steht auch nichts und ist kein Logo und nichts. Das möchte ich damit gerade aussagen. Es ist nur dieses Bild. Wie hat man es denn beim letzten Mal gemacht? Beim letzten Mal hatten wir mit dem Stoppetool, glaube ich, irgendwas draufgeschrieben. So, aber auch nur so, wirklich so ein Schlagwortartig, so Eyecatcher-mäßig, sodass man dann, wenn man sich interessiert, weiterlesen muss. Also keine Text fand. Aber mit dem Stoppetool war das. Also wie gesagt, das kriegt man heute Abend noch hin, wenn man es will und wir wollen. Das heißt, wir kriegen das auch bestimmt dann jetzt noch am Wochenende raus. Ich würde sagen, dann klären wir das jetzt nach der Runde, setze ich mich mal dran und dann zur, ich sag mal, Freigabe und zum kurzen Lektorat, einfach nur zum Drüberschauen, einmal im Lattenrost nochmal kurz abklären. Wenn alle damit einverstanden sind. Ja, gerne machen. Sehr gut. Das heißt, wir schalten ab Samstag, Sonntag, spätestens Montag wieder Werbung. Hört sich doch gut an. Gibt es noch Fragen dazu zum Punkt Werbung? Ja, ich sag dem Bali dann Bescheid, dass das also wahrscheinlich dann am Wochenende einmal 50 € und die anderen 50 € darauf die Woche, ne? Zweimal 50 € waren das, ja. Okay. Wobei die werden nicht direkt abgebucht, sondern erst irgendwann später. Aber damit er schon mal Bescheid weiß. Alles klar. Gut. Wir kommen zur Webseite NRW. Da haben wir einmal den Punkt Wahlen und Programm. Vaku, nach der Farbe her warst du das. Möchtest du dazu was sagen? Ja, ich hatte das ja schon im Lattenrost angesprochen. Das ist dieses, also das ist ja quasi die Oberseite von Wahlen und Programmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft häufiger auch mal angeklickt wird. Und da ist ja unser Selbstverständnis drauf. Das ist überwiegend aus dem Piratenkodex im Wiki entnommen. Ich finde den Text auch gut. Ich fand das jetzt nur optisch nicht so schön umgesetzt. Also erstens mal gefällt mir der Header nicht. Der sieht echt ein bisschen so aus wie, weiß die Nullerjahre. Und mir gefällt das Zitat oben nicht. Also wiederum nicht der Sinn als solches, sondern dass da so ein Zitat ist oder dass man weiß, von wem das ist und ohne jeglichen Zusammenhang. Seht ihr das auch so? Also beim Headerbild bin ich voll bei dir. Beim Zitat, ja, es ist halt komplett out of context irgendwie. Also es ist ein schöner Satz, aber ich würde den einfach rausnehmen und dann hätte ich da für mich persönlich weniger Unterbrechungen drin. Und diese Pünktchen, Pünktchen, Pünktchens da am Anfang, die sind auch vollkommen überflüssig, wenn man eine Aufzählung macht, die würde ich auch rausnehmen. Isan, was meinst du? Du hast recht, bei der Aufzählung, als weil bei dem Zitat, ich hatte ja können wir ein anderes mehr, weil das. Ich hatte vor, auf der Seite Landtagswahlen 2022, wo wir bei den bisherigen Wahlen immer nur eine Auflistung hatten, hier ist das Wahlprogramm, hier sind die Kandidatenseite und so weiter, hatte ich vor, ein bisschen mehr Text zu schreiben. Ich habe einen ganz alten Text gefunden von 2012. Den würde ich gerne ein bisschen umschreiben und ein bisschen aktualisieren. Und dann würde ich sagen, passt das auf die Seite, wo die Leute anklicken. Ah, die Piraten NRW treten zur Wahl an. Und dann könnte man bei dem Selbstverständnis vielleicht einfach dieses Zitat oben wegnehmen. Das bedeutet wenig Arbeit und dann fände ich, das sieht das ein bisschen schöner aus. Ja, das. Plus eins. Und Mika, Zustimmung durch Schweigen, ja? Ich höre gar nicht zu. Mika hat gerade, das betrifft auch die Webseite, so ein Header gebastelt. Ja, ich sehe es. Finde den gut. Ich finde den auch gut. Ist halt ein bisschen. Also, es ist halt kein einheitlicher Look, weder Hintergrund noch was die anhaben, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Kann man machen. Ja, also ich befürchte ganz einfach, dass es noch ein bisschen dauert, bis wir irgendwelche einheitlichen Fotos haben. Nicht nur wegen Termin und Fotograf, sondern Cloud und ich weiß nicht was, das sind ja 100.000 Fragen. Fragezeichen. Wenn wir überhaupt jemals einen einheitlichen Look da bekommen, aber das ist was anderes. Ja. Gut. Dann vielen Dank, Mika. Stimmt, vielen Dank. Der hört uns gar nicht zu. Doch, doch. Der will nur nicht mehr so laut sein, glaube ich jetzt. Ja, ich kann so laut sein, wie ich will. Bitte. Ach, heute geht das? Ja, die Mutter liest noch Bücher. So ist das also. Ah, ja gut. Aber wir gehen mal weiter in der Tagesordnung. Ah, ja. Ich werde dann morgen, wenn der Beitrag UUs raus ist, auch die Seite UUs anlegen. Also für die längerfristigen Geschichten. Und dann werde ich auch versuchen, die Startseite zu ändern und dann mache ich die bestimmt wieder kaputt, Mika. Wie bitte? Was wird geändert? Ich wollte dann die UUs auf die Startseite machen, also den Beitrag oben als ersten Block. Ja, hat doch die letzten Male gut funktioniert. Ja, okay, ich versuch's. Wenn ich schreie, dann siehst du es hoffentlich. Ich eile zu hören. Okay. Dann kriegst du schon hin, ich glaube an dich. Gut, aber jetzt kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich dem Krähennest. Da sind weiterhin Menschen gesucht für Podcast und da werden die LAFO-Sitzungen und AGÖA-Sitzungen veröffentlicht immer. Aber ansonsten ist da jetzt nicht viel los, meines Wissens nach. Wenn ihr zu dem Punkt was habt, gerne jetzt melden. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, deswegen gehen wir weiter zum Videoteam. Da steht gerade auch nichts. Ich frage aber trotzdem mal in die Runde, ob ihr da was habt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir weiter zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen. Da haben wir am 15. und 16. Januar 2022 unseren Landesparteitag in Herne. Für weitere Wahlprogramme und Satzungsänderungsanträge, wobei wir da dann auch nochmal schauen müssen, inwieweit das mit Corona dann aussieht. Der sollte ja aber auch online funktionieren. Ist ja keine AV. Gut. Dann haben wir jetzt aktuell am 30. November, Tag der blauen Mützen, Barrierefreiheit im Internet. Das ist sicherlich interessant, weil wir auch unsere ganzen Posts mittlerweile mit Alternativtext versehen. Dann am 1. Dezember der Welt-AIDS-Tag, am 3. Der ist das. vorbei, der 3. November ist vorbei, der Ich 5. bin November gerade ist auch vorbei. verwirrt. Ich guck Oder ist mal. das Dezember? Es soll Dezember sein, ich habe gerade geguckt. Ich war auch gerade verwirrt. Gut, dann haben wir am 3. Dezember den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung. Auch da ist sicherlich bestimmt was sinnvoll zu machen. Wir haben ja auch einen guten Draht zur AG Inklusion. Und am 5. Dezember der Internationale Tag des Ehrenamtes. Da könnten wir uns ja möglicherweise sogar selbst bei loben. Am 6. Dezember ist Nikolaus. Am 10. Dezember Tag der Menschenrechte. Also viel Input und gibt es dazu jetzt erstmal Fragen oder Anmerkungen zu den ganzen Terminen? Aber es ist noch Leute Selfie, die blaue Mütze. Einer von Selfie. Bin ich jetzt ganz glücklich, dass ich keine blaue Mütze habe. Du müsstest für mich noch mal blau definieren. Blau, einfach blau. Verschiedene Arten von Blau. Also das geht bis 3000 bis etwas unter 4000 Hex. Das ist weites Farbspektrum. Ich habe jetzt leider keine Kamerafunktion, dann könnte ich die euch hier reinhalten, aber ich glaube nicht, dass ihr mit einer Aldi-Mütze mich ins Sharepick machen wollt. Nein. Ja. So die Mütze so. Es ist eine Weihnachtsmütze und das Aldi-Logo ist über die gesamte Mütze drüber gestickt. Vielleicht fällt euch mal noch ein. Mir wär's, ich kann natürlich auch ihr. Der Wilk setzt sich bestimmt eine blaue Mütze auf, der ist für solche Aktionen doch immer zu haben. Ich würde, glaube ich, auch den Wilk fragen, der hat bestimmt auch eine blaue Mütze. Oder seine Frau oder seine Kinder. Irgendjemand wird doch da wohl eine blaue Mütze haben. Ich frage. Danke. Gut, und ich hatte das jetzt so verstanden, dass du jetzt auch vielleicht zu den anderen Tagen vielleicht irgendwas nochmal an politischen Beiträgen haben willst. Da wäre die Frage, welcher ist da am sinnvollsten und wer macht's? Also grundsätzlich möchte ich ja mal sagen, dass wir ziemlich viele politische Beiträge auf unserer Webseite haben, weil wir auch ziemlich viele Pressemitteilungen rausschicken, wenn man das mal so vergleicht mit anderen Landesverbänden. Es war jetzt nur in letzter Zeit ein bisschen wenig und mehr Organisatorisches, weil das Organisatorische halt eben auch irgendwie Zeit gekostet hat. Grundsätzlich bin ich kein Freund von diesen Welt Tagen, Blogbeiträgen. Und beim Landesverband kommt auch immer noch dazu, dass, ja, dass der NRW-Bezug dann immer sehr schwierig ist. Ich meine, wir können natürlich jemanden anfragen, der was zum Welt-AIDS-Tag schreibt, aber das hat dann mit uns nichts zu tun, weil es wird niemand sein aus dem Landesverband. Es sei denn, wir kriegen das dann mal hin, dass wir unsere Kandidaten und innen soweit, da kommen wir ja gleich noch zu, in unseren Kreis bekommen, dass wir dann wissen, ah, den oder die können wir da ansprechen und dann macht das auch Sinn. Aber wenn ich jetzt als Landesverband dafür, was weiß ich, die Quiraten oder so anfrage, finde ich, macht das nicht so viel Sinn. Geteilt. Geht zwar, was du sagst, aber keine Ja, Webseite. ich habe das wohl so verstanden. Aber auch. Man hat mich erkannt. Okay, nein, weil wir können ja AG fragen, da ein Bär aus hierher. Fehlt dann nicht so ein bisschen der lokale Bezug? Ja, das ist halt das Problem. Der lokale Bezug oder der regionale Bezug wird halt dadurch hergestellt, dass der oder diejenige, der das schreibt, bei uns im Vorstand ist oder bei uns Kandidat ist oder so. Also wir könnten es ja mal versuchen mit dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung und die AG Inklusion mal anfragen, ob die uns was dazu schreiben, vielleicht mit einem Zitat von der Tatjana oder so. Die ist, glaube ich, immer noch Koordinatorin, oder? Nein, Tatjana ist nicht mehr Koordinatorin, aber immer noch aktives AG-Mitglied. Okay. Welt-AIDS-Tag ist schon so bald. Ich glaube, das dürfte etwas knapp werden, oder? Wenn ihr die Sandra anschreibt, die ist ja AG Gesundheit, sollte das doch aber klappen, weil die sind immer relativ schnell. Isan, magst du die Sandra mal fragen? Dankeschön. Gut, das heißt, da kommen wir auch voran. Das hört sich gut an. Ich denke mal, die anderen Tage, da fehlt, wie gesagt, einfach der Bezug oder auch einfach die Menschen, die das machen. Und ansonsten vielleicht einfach kurzen Tweet dazu absetzen oder kurzen Post auf Facebook machen. Ich denke mal, zum Beispiel Tag des Ehrenamtes irgendwie, da können wir es irgendwie damit noch verwursten oder so, da kriegen wir hin. Ich denke, als 1V Piraten haben jetzt jede ihre. Ja, also das wäre mir lieber, weil ich glaube, wir haben jetzt in dieser Sitzung Wilk schon für mehr als 5 Sachen nominiert. Wilk regelt. Nee, aber fände ich, glaube ich, auch ganz cool, dann uns einfach mal bei den ganzen ehrenamtlichen Leuten zu bedanken. Wie gesagt, über Social Media ist das, glaube ich, ganz gut. Gut, gibt es denn sonst noch Anmerkungen zu den geplanten Aktionen jetzt hier zu den Terminen und Veranstaltungen? Dann kannst du es ja auch, wenn ich weiß, dass der ohne Fragen. Ja, wenn du magst, warum nicht? Perfekt. Das läuft ja richtig hier. Gut, ich denke mal, damit ist der Punkt aber abgeschlossen. Wir kommen zum wahrscheinlich interessantesten, mit einem der interessantesten Punkte heute zum organisatorischen. Und da steht Kandidatinnen-Mail mit einem Pad. Ich kann mir schon denken, was das ist. Aber ich übergebe erstmal an Vako. Das ist ja eine E-Mail, die wir als AGÖA an die Kandidatinnen schreiben. Von daher denke ich, sollte da auch kein Formalfu oder sonst irgendetwas rein. Also das geht ja nur darum, dass wir diese Webseite erstellen können. Wenn euch noch was einfällt, ich denke, der Text ist so okay. Ich würde dann die ganzen E-Mail-Adressen einsammeln und das einfach so rausschicken. Fehlt noch ein Betreff, habe ich gerade gesehen. Was mir aber irgendwie auch so ein bisschen am Herzen liegt, ist, da weiß ich jetzt nicht, wer soll da die Initiative ergreifen. Ich möchte es eigentlich selber persönlich nicht unbedingt machen, aber wir brauchen da irgendwie eine Gruppe, also die Kandidaten in der Gruppe. Ich glaube, Lattenrost können wir vergessen. Das hat schon beim letzten Mal nicht geklappt. Jetzt sind da noch mehr Leute dabei, von denen ich definitiv weiß, dass sie überhaupt gar nicht im Lattenrost sind. Alternativ eine Telegram-Gruppe? Fragezeichen. Ich würde Sven tatsächlich auch über Telegram versuchen. Ich glaube, da erreichen wir noch die meisten mit. Ich habe jetzt gerade auch nicht alle auf Telegram, wobei sich das auch noch ändern kann. Und ich glaube aber, selbst bei Telegram werden wir mindestens eine Person oder zwei haben, die wir da nicht reinbekommen. Aber mehr als gar nicht. Immer positiv sehen. Ja, und Twitter ist aber auch, glaube ich, keine Lösung. Ich würde tatsächlich sagen, wir versuchen es mit Telegram, da kann ich mich auch dran setzen, dass ich eine Gruppe erstelle. Ich würde tatsächlich auch eine neue Gruppe erstellen, weil die Bundestagswahlgruppe, die ist ja. Nee, ist ja egal. Ich mache eine neue Gruppe, gucke, dass ich die Leute da zusammentrommel. Wenn wir dann die Mail rumschicken, dann gibt vielleicht der ein oder andere ja auch sein Telegram da an, wer weiß. Nein, glaube ich nicht, aber ich setze mich dran. Danke dir. Und die Mail kann ich dann aber so rausschicken, ja? Ging das schon durchs Lektorat oder noch nicht? Also sie sieht aber gut aus. Ja, könnt ihr die noch lektorieren? Also dann würde ich das vielleicht am Sonntag rausschicken oder morgen, wenn es lektoriert ist. Also das mit dem Lektorat kriegen wir auf jeden Fall hin. Von daher, das wird nicht das Problem sein. Dann könnten wir die ja tatsächlich morgen rausschicken oder vorbereiten. Jo. Ich denke mal, wenn wir dann die Gruppe mit den Kandidatinnen haben, dann wird das, wenn wir irgendein Anliegen als AGÖA haben, an die Kandidaten auch nicht mehr so schwer sein. Dann wissen wir ja, wo wir alle auf einmal erreichen. Dann ist halt die Frage, inwiefern wir das beim Bundestagswahlkampf hatten wir für alle sozusagen auch Unterstützung angeboten. Wie wir das hier in der AGÖA jetzt zur Landtagswahl machen. Also ich denke mal, über Social Media werden wir auch wieder alle vorstellen. Wäre zumindest meine Idee, dass wir wieder alle Kandidatinnen vorstellen mit so einem kurzen Post, wer man ist, wofür man steht. Die Frage an euch, was sagt ihr dazu? Ja, natürlich alle. Okay, ja, nee, du hattest mich nur verwirrt, weil irgendwo immer was von nur die ersten 5 die Rede war. Aber gut. Ja, die ersten fünf, das bezieht sich ja nur auf, eigentlich nur auf die Plakate, ne? Es ist schon spät, es tut mir leid. Aber gut, dass wir das nochmal geklärt hatten. Das kriegen wir dann hin. Und vielleicht sollten wir, ich gucke mir nochmal schnell die Mail durch. Vielleicht sollten wir noch irgendwo erwähnen, dass wir die Fotos, die Sie einreichen, auch für Social Media gerne dann verwenden würden, um das einfach abgeklärt zu haben. Ja, dann schreib den Satz da noch rein. Dann mache ich das gleich noch. Dann ergänze ich dann noch einen Satz so, hey, wir würden das Foto auch für Somi verwenden. Gut. Aber mit Social Media fangen wir auch erst an, wenn alles andere soweit klar ist, würde ich vorschlagen, ne? Ja, also ich würde sowieso nicht anfangen, bevor die Webseite fertig ist. Und ich sag mal auch ganz doof, wenn wir jetzt mit dem Social Media Wahlkampf anfangen, haben die das im Januar schon wieder vergessen. Ja, genau. Also jetzt ist es noch zu früh. Der Aber dass wir es schon mal im Hintergrund haben. Anfang des Social Media Wahlkampfs ist übrigens auch in diesem fantastischen Zeitplan, den ich ins Wiki gestellt habe. Ja, dein Zeitplan in allen Ehren, der ist unvergessen. Hübsch grafisch aufgearbeitet. Ich habe da einen gesehen, der war viel schöner. Also Isan. Also Isan macht keine Pluspunkte bei mir heute. Erst Mika, der die ganze Zeit nicht zuhört, Isan, die dann erst die Webseite kritisiert und jetzt auch noch den Zeitplan. Ja, und ich echt noch was. Was gibt Abzug in der B-Note? Okay, kannst doch gleich bei der Zotte ab. Weil Wärenflattenross aus einem ganzen Wort von Boris Weigerers weiter verwenden. Der wollte doch abwerten. Das klingt. Bezieht sich das jetzt auf die E-Mail? Ah. Okay. Ja, kannst du ja ändern. Ich lege da keinen Wert drauf. Ich war immer davon ausgegangen, dass der Begriff vom Chiller ist, komischerweise. Also Chiller würde ich ja akzeptieren, aber nicht. Naja, ich meine, der Link ist halt so, ne? Da steht ja nicht Mattermost, sondern da steht ja Lattenrost. Sollten. Alles wird gut. Gut, das heißt, die E-Mail passen wir noch ein bisschen an, aber dann kann die auch rausgehen. Lektorieren und dann, ja. Gibt es noch Anmerkungen zu der Mail allgemein mit dem Umgang mit den Kandidatinnen oder zum Punkt Organisatorisches? Ich höre nichts, ich sehe nichts im Chat. Von daher würde ich sagen, gehen wir weiter zum Punkt Sonstiges. Da steht wieder mal das Gleiche wieder aus den letzten AGÜA-Treffen übernommen. Die Frage nach Praktika, Kommunikationskanal für den LV, Anschreiben an die Mitglieder, Aufruf zur Mitarbeit. Wobei wir das ja teilweise mit der Werbung jetzt schon machen. Da vielleicht ein kurzer Hinweis gleich reinmachen ins Bett. Und der Ausbau der Webseite mit Fokus auf SEO, Fokus auf Bild und Video. Das haben wir aus den letzten Sitzungen übernommen. Möchte da jemand was zu anmerken? Ja, also diese Ausschreibung der ÖA, die ist ja auch auf unserer Webseite online. Also immer gerne mal wieder über Social Media erwähnen. Ja, also wie gesagt, jetzt machen wir erstmal die Werbung, womit wir das ja nochmal ein bisschen aufgreifen, wo wir ja auch aufrufen zur Mitarbeit. Und ich denke mal, da nochmal ab und zu darauf hinzuweisen, wird nicht das Problem sein. Ist ja dann auch Content, den wir haben. Content nehmen wir immer gerne. Gut, gibt es sonst noch Sachen zu Sonstiges? Nö, gut. Wir kommen zu den Werkzeugen und Links. Da habt ihr ein paar Werkzeuge und Links im Pad stehen. Da gibt es, glaube ich, jetzt nicht viel zu sagen, deswegen gehe ich mal weiter. Ich kann euch den nächsten Termin unserer Teamsitzung nennen. Das ist nämlich der 10. Dezember 2021, wie immer um 21 Uhr hier im NRW-Mumble. Da würde ich mich freuen, euch auch da wieder begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr Freunde oder Freundinnen mitbringt, ist das auch kein Problem. Und wenn ihr jetzt nichts Wichtiges mehr anzumerken habt, zu irgendeinem Punkt oder allgemein irgendwas zu sagen habt, was nicht der Fall zu sein scheint, schließe ich unsere heutige Sitzung um 21:56 Uhr und bedanke mich recht herzlich für eure Mitarbeit. Dankeschön. Das Krähennest. Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.